Abschnitt 9 aus Die Onyx-Schale. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die Onyx-Schale von Victor Opportin. In Pane sub Pane. Das war ein gar strahlender Sonnenaufgang, der über der Mechelheide leuchtete am Morgen des Schlachttages. Der helle Oktoberhimmel war wie Glas. Die Hügel der Ferne leuchteten, und als die Lutherischen auf das Feld rückten, wo die Katholischen in Reih und Glied schon warteten, da blitzten alle Speerspitzen wie die Tropfen eines Wasserfalles. Es galt aber eine große Sache. Es galt auszufechten, in welcher Art die Person Christi in dem Brot des Abendmahles vorhanden sei. Ob sich das Brot ganz in das Wesen Gottes verwandelt habe, wie es die Katholischen meinten, oder ob die Person Christi nur im Brote und unter dem Brote stecke, wie es der Dr. Luther in Wittenberg gelehrt hatte. Das musste jetzt ausgefochten werden zwischen allen diesen Männern. Und als die Trompeten schmetterten, da klang es wie Kirmesmusik am Sonntage. Denn wirklich war es ja Sonntag heut, und in den fernen Dörfern rüstete man schon den Tanz. Und die 12 Grafen und Fürsten, die an der Spitze der Lutherischen ritten, wiegten sich fest täglich im Sattel, im Rhythmus des kurzen englischen Trabes. Hie Kelch, hie Transubstantation. Am Abend aber kroch der erkaltende Rauch der Artillerie die Hügel entlang und das Schlachtfeld verstummte. Und da lagen die 12 Grafen der Lutherischen tot im Grase, alles junges Blut der besten nassauischen Häuser, und waren in Reihen nebeneinander gelegt, wie man nach der Jagd die Fasanen zur Strecke legt. Ein Bentheim, ein Solms, zwei aus dem großen Hause Oranien, die 4 Söhne und letzten Erben des Stammes Brünn. Der jüngste der Brünn hatte einen Stückschuss ins Gesicht bekommen, der den Unterkiefer weggerissen hatte. Nur die Zunge war geblieben und streckte sich gerade wie ein langer Zapfen aus der Wunde hervor. Aus seinem Halstuch aber hing ein Medaillon heraus, mit dem sauberen Miniaturbilde eines lachenden Mädchens. Und um das Bild herum lief eine Inschrift, die lautete: Ma vie, oh ma dulce vie. Ende von Abschnitt 9.